Kuckuck hat sich zu Tode gefallen, auf eine grünen Weinen, Weinen, Weinen. Kuckuck ist tot, hat sich zu Tod gefallen. Wer soll uns denn im Sommer lang die Zeit und Weil vertreiben? Wir sollen uns in den Sommer lang die Zeit und Weil vertreiben. Ei, das sollt unser Nachtigall, die sitzt auf grünen Zweigen, die kleine, feine Nachtigall, die liebe, süße Nachtigall, sie singt und springt, ist allzeit froh, wenn andere Vögel schweigen. Auf Frau Nachtigall, die wohnt im grünen Hagen, und wenn der Kuckuck zu Ende ist, dann fängt sie an zu schlagen.